Die Art und Weise, wie der Begriff Leitkultur in politischen, meist konservativen Diskursen verwendet wird, suggeriert jedenfalls eine klar definierbare, über dem Grundgesetz stehende kulturelle Ethik gesellschaftlichen Zusammenseins, die sowohl universell gültig als auch zugleich unbedingt deutsch sein will. Dabei ist sie im Grunde genommen zu einem Teil einfach Gesellschaftsvertrag, zu einem anderen Teil Habitus, zum dritten die bewusste, historisch bedingte Leerstelle in der soziologischen Selbsterzählung. Deutschland ist derweil darum bemüht, ein gesamteuropäisches Narrativ zu finden, das freilich stark zwischen Europafreunden und Gegnern polarisiert. Darüber hinaus hat besonders die Geschichte des Merkelschen »Wir schaffen das« die narrative Fragilität der deutschen Gesellschaft gezeigt. Von Kritikern als ein herrisches »Macht das jetzt« ausgelegt, wurde Merkels Ausspruch meist stark verkürzt und inhaltlich verzerrend wiedergegeben. Dabei hatte sie an jenem letzten Augusttag im Sommer 2015 stundenlang vor allem über konkrete, teils enervierend kleinteilige bürokratische und politische Maßnahmen gesprochen, mit denen die vielen Geflüchteten aufgenommen werden sollten. Ihr Appell an die Zuversicht, im Zusammenhang als Wunsch formuliert, das Motiv, mit dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, dass die Deutschen sich ihrer eigenen Stärke besinnen und diese Herausforderung optimistisch annehmen, fiel jedoch auf keinen fruchtbaren Boden einer potenten Selbsterzählung. Zu misstrauisch stehen die Deutschen sich selbst gegenüber, zu dunkel ist der Nachhall der Zeit, als man zum letzten Mal genau zu wissen glaubte, wer man sei. Heinrich Himmler übrigens, der Redner von Posen, der eines der schrecklichsten Verbrechen der Menschheitsgeschichte plante und ausführte, glaubte seine eigene Geschichte fast bis zum Schluss. Am 14. April 1945 befahl er, keine Insassen von Arbeits- oder Konzentrationslagern lebend zurückzulassen. Die Folge waren Massenhinrichtungen und Todesmärsche, bei denen unzählige starben, obwohl Deutschland schon zusammengebrochen war. Gleichzeitig wandte Himmler sich über Mittelsmänner an die Alliierten, um einen Deal auszuhandeln. Nachdem seine Avancen von den Alliierten öffentlich gemacht wurden, schloss der wütende Führer seinen Cheforganisator aus der NSDAP sowie von allen Partei- und Staatsämtern aus. Auf der Flucht vor den eigenen wie den fremden Mächten wurde Himmler schließlich nahe dem kleinen norddeutschen Städtchen Mainstädt von britischen Soldaten verhaftet.